meinem Dienstplan drin. Behandelt sind. Behandelt. anderen eine noch unfertige operative Ausbau. Unter anderem eine noch unfertige operative Fand ich in meinem Arbeitsbereich unter anderem eine noch unfertige operative Ausarbeitung vor, die einen Angriff behandelte. Unter anderem eine noch unfertige operative Ausarbeitung vor. Eine Angriff, die behandelt.